Nummer 3. Sie besuchen eine Buchausstellung und hören folgende Durchsage. Sehr geehrte Besucher und Besucherinnen, herzlich willkommen zur 9. Buchausstellung Bamberg. Unsere Bücherstände sind von 9 bis 18 Uhr täglich für Sie geöffnet. Schauen Sie unbedingt bei unserem Gastland Japan vorbei. Dieses Mal haben wir interessante Autoren aus dem Land der aufgehenden Sonne bei uns zu Gast, die einige Zeilen aus ihren Werken vorlesen werden. Dazu gibt es eine Simultanübersetzung. Der Vortrag des chinesischen Professors Dr. Ling Chua Chang über die überregionalen asiatischen Märchen beginnt bereits um 15 Uhr und nicht wie geplant um 16.30 Uhr. Darüber hinaus gibt es im Restaurant auch Speisen aus China, Japan und Korea. Viel Spaß beim Forschen in der Märchenwelt und beim Stöbern.